Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Durch dick und dünn. Ich hatte auf dem Flohmarkt ein altes Faxgerät gefunden und in meinem Büro festgestellt, dass es noch funktionstüchtig war. Auf alle Fälle gab es Geräusche von sich, als ich den Stecker an den Strom anschloss. Seit einer meiner Kollegen mir gesagt hatte, dass er die Zwischenberichte an seine Klienten per Fax schicke, hatte ich mir immer wieder überlegt, so ein Ding zu kaufen. Ich saß da und wartete auf einen Anruf, doch es rief niemand an. Ich überlegte mir, ob ich zur nächsten Poststelle gehen sollte, um mir selber einen Fax zu schicken. Doch das kam mir ziemlich albern vor, und so ließ ich es bleiben. Als Frau Murer in meinem Büro erschien, hatte ich noch immer keinen Fax gekriegt. Mein Mann ist verschwunden. Tatsächlich. Vielleicht treibt er sich irgendwo herum und verspielt sein ganzes Vermögen. In Zeiten wie diesen sind die meisten Männer unzuverlässige Trottel. Mein Mann spielt nicht. Er ist erfolgreich und berühmt. Karl Murer heißt er. Nie gehört. Die Murer-Diät ist weit über unsere Landesgrenzen hinaus ein Begriff. Ihr Mann hat eine Diät erfunden? Eine erfolgreiche Diät. Schauen Sie mich an. Und wer sagt mir, dass Sie nicht so geboren wurden? Ich war einmal 30 Kilo schwerer. Kaum zu glauben. Und Ihr Mann hat aus Ihnen wieder ein leichtes Mädchen gemacht. Ich muss doch sehr bitten. Bitteschön. Mein Mann ist verschwunden. Vermutlich wurde er entführt. Haben sich die Entführer bei Ihnen gemeldet? Nein. Mein Mann und ich leben getrennt, schon seit Jahren. Und woher wissen Sie dann, dass er entführt wurde? Ich wollte ihn besuchen. Aber sein Privatsekretär lässt mich nicht zu ihm durch. Und auch telefonisch ist er nicht erreichbar. Vielleicht möchte er seine Ruhe haben. Mein Mann hat immer gearbeitet, Tag und Nacht. Für ihn gab es nie ein Privatleben. Ich dachte zuerst, dass sich das mit den Jahren ändert. Aber ich habe mich getäuscht. Weshalb möchten Sie so dringend mit Ihrem Mann sprechen? Das geht Sie nichts an. Möchten Sie mir vielleicht anschließend einen Fax schicken? Einen Fax? Sehe ich etwa so aus, als würde ich Männern wie Ihnen einen Fax schicken? Das klang alles nicht gerade verheißungsvoll. Die Dame übergab mir die Adresse ihres Mannes und ein paar Hunderter als Vorschuss. Ich gab mir keine Mühe, es nachzuzählen. Frauen wie Frau Murer erkundigen sich immer vorher, was wie viel kostet und verlassen die Wohnung entsprechend gerüstet. Ich besuchte das Geschäftshaus ihres Angetrauten. Es war eine Jugendstilvilla, die sauber herausgeputzt worden war. Ein junger, arroganter Schnösel empfing mich in einem weinrot möblierten Raum. Ich sank bis auf beide Knöchel in einen Teppich ein. Und wunderte mich wieder einmal darüber, dass die reichen Leute offenbar eine Vorliebe für Staubmilben haben. Sie wünschen? Ich möchte gerne abnehmen. Den Telefonhörer oder etwas anderes? 5 Kilo. Man hat mir die Murer-Diät empfohlen. Haben Sie sich schon ein Horoskop machen lassen? Nein, wieso? Steht in den Sternen mein Idealgewicht? Die Murer-Diät ist eine ganzheitliche Diät, welche nicht nur den Körper, sondern auch den Geist entschlackt. Was denn? Sie wollen auch mein Gehirn entschlacken? Es wird Ihnen danach viel, viel besser gehen. Tja, wie heißt es doch so schön? Dumm geboren, dumm gelebt und dumm gestorben, hat er sich im Paradies als Hausabwart beworben. Selbstverständlich richtet sich unsere Diät nur an großzügige und solvente Kunden. Und Kundinnen. Selbstverständlich. Weil ich aber nicht nur großzügig, sondern auch misstrauisch bin, möchte ich gerne mit dem großen Herrn Murer persönlich sprechen. Er macht doch Beratungen, oder? Ja. Aber er ist zurzeit unpässlich. Was hat er denn? Doch nicht etwa einen kritischen Tag, biorhythmisch gesehen. Er braucht absolute Ruhe. Tja, dann komme ich ein anderes Mal wieder. Es kann allerdings einige Wochen dauern, bis Herr Murer wieder pässlich ist. Sie können mir ja einen Fax schicken, wenn es soweit ist. Wir haben kein Faxgerät, verursacht nur Elektrosmog. Und Elektrosmog macht die Leute dick. Ich hätte dem Kerl am liebsten sein glatt rasiertes Kinn frakturiert. Aber mein Arzt hatte mir empfohlen, meine Nerven und meine Hände zu schonen. So wanderte ich gelassen nach draußen und besuchte die Polizei. Eine Entführung? Uns wurde nichts gemeldet. Murer heißt der Mann, Schlankmacher der Nation, sofern genug Kohle im Beutel steckt. Murer, Moment mal. Ist das der Mann, der verspricht, dass man in einer Woche 10% seines Gewichtes verlieren kann, wenn man sich an seine Diät hält? Genau der. Liegt gegen ihn vielleicht etwas vor? Nein. Meine Frau behauptet, das sei ein Scharlatan. Sie hat einmal eine Probediät bei dem Kerl gemacht mit Astrologie, Graphologie und sonstiger Ologie. Hat nicht viel gebracht. Vermutlich stopft sich ihre Frau den Bauch voll, weil das das einzig Aufregende in ihrem Leben ist. Nun aber mal halblang, Maloney. Moment! Jetzt fällt es mir wieder ein. Eine Frau war heute hier und hat behauptet, dass diese Mura etwas zugestoßen ist. Wie sah die Frau aus? Um die 50. Gärtenschlank. Und, mit Stil. Könnte direkt aus einer dieser Fernsehserien sein. Klingt nach Frau Mura. Die beiden haben sich anscheinend schon monatelang nicht gesehen. Weshalb sollte sie dann wissen, dass ihm etwas zugestoßen ist? Es sei denn... Auf seiner Stirn bildeten sich zwei dünne Falten der Erkenntnis. Sie hielten nicht lange. Ich verließ das Polizeipräsidium und machte mich auf den Weg zu der schönen Jugendstilvilla. Unterwegs besorgte ich mir einen Feldstecher. Ich stieg im Garten auf einen Baum und beobachtete das Haus. Nach etwa einer Stunde sah ich zwei Männer. Der eine davon hielt eine Waffe in der Hand. Der andere stand ihm gegenüber und platzte schier aus allen Nähten. Plötzlich bewegte sich der Dickere und landete mit vollem Körpergewicht auf dem anderen. Dann gab es einen Knall und ich landete auf dem grünen Rasen. Ein Ast war gebrochen. Ich blieb benommen liegen und glaubte noch einmal, einen Knall zu hören, ehe ich für eine Weile in eine unendlich tiefe, schwarze Kiste fiel. Als ich erwachte, lag ich in einem hellen Zimmer. Draußen zirpten die Vögel und es war angenehm warm. Nur etwas störte ganz erheblich. Eine ausgesprochen widerwärtige Fratze, die sich in dem Zimmer auf mich zubewegte. Der behandelnde Arzt hat mir gesagt, dass nur etwa 3/4 ihrer Gehirnzellen bei dem Sturz draufgingen, Maloney. Der Rest dürfte wohl das Opfer übermäßigen Alkoholkonsums geworden sein. Das ist der Neid der von Geburt an Besitzlosen. Was hatten Sie überhaupt auf dem Baum zu suchen, Maloney? Gegenüber gab es nicht mal ein Mädchenpensionat. Ich habe einen Mord beobachtet. Toll, Maloney. Aber vielleicht sollten Sie sich mal einen eigenen Fernseher zutun. Dann müssen Sie nicht nachts auf Bäume steigen und in fremde Wohnzimmer schauen. Dieser Mura mit seiner Spezialdiät ist erschossen worden von einem dicken Mann. Vielleicht hat bei dem die Diät nicht geholfen. Soll vorkommen, Maloney. Meine Frau... Lassen Sie mich mit Ihrer Frau in Ruhe. Ich bin davon überzeugt, dass Mura tot ist. Ich habe gesehen, wie er mit einer Waffe bedroht wurde und danach fiel ein Schuss. Und Sie fielen von der Stange. Schade, dass ich diesen Anblick verpasst habe, Maloney. Er amüsierte sich offenbar köstlich über meinen Sturz. Polizisten können so etwas nicht nachvollziehen. Sie fahren stundenlang im Wagen herum und die einzige Gefahr, derer sie sich aussetzen, ist die Gefahr, die eigene Pensionierung zu verschlafen. Ich überzeugte ihn schließlich doch noch davon, Muras Villa aufzusuchen. Gemeinsam überzeugten wir den behandelnden Arzt, mich gehen zu lassen. In Muras Geschäftshaus trafen wir auf den Sekretär. Dieser Mann hier behauptet, dass Herr Mura ermordet worden ist. Um Himmels Willen, wann ist das geschehen? Gestern Nacht, genau genommen um... Um 23.30 Uhr. Aber das ist unmöglich. Das müssen Sie diesem Herrn hier erzählen, nicht wahr, Maloney? Weshalb sollte das unmöglich sein? Ich habe Herrn Mura vor 2 Stunden zum letzten Mal gesehen. Er lebt und er freut sich bester Gesundheit. Wunderbar, dann können wir jetzt zu ihm. Nein, das geht leider nicht. Er ist unpässlich. Also was denn nun? Unpässlich oder bei bester Gesundheit? Er lebt? Das sollte Ihnen doch als Auskunft genügen. Das genügt uns aber ganz und gar nicht, Sie pomadisierter Lackaffe. Unverschämt! So geht es nicht, Maloney, so nicht. Genau. Sie halten den Mund, Sie... Na was denn? Lackaffe. Pomadisierter? Genau. Unverschämt! Ich ließ die beiden noch ein wenig streiten und fragte nach der Toilette. Der Privatsekretär wies mir den Weg und ich ging einen anderen. Schließlich landete ich in jenem Zimmer, in dem mich der Sekretär am Tag zuvor empfangen hatte. Es fehlte etwas. Dafür war etwas anderes, unübersehbar neu, dazugekommen. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Gute Frage. Wer sind Sie? Und wo ist Herr Murer? Ich bin Herr Murer. Und jetzt verlassen Sie sofort mein Haus. Ich blieb stehen und wunderte mich. Vor mir saß der dicke Mann, den ich in der Nacht zuvor bei meinem Ausflug auf den Baum beobachtet hatte. Wenn er noch lebte, musste der andere tot sein. Davon war ich überzeugt. Was stehen Sie hier noch herum? Ich staune über den Erfolg Ihrer Diät. Ganz erstaunlich. Oder ist daran Ihr Horoskop schuld? Das ist eine Tragödie. Eine richtige Tragödie. Das sieht man. Eine Erkrankung der Drüsen, was weiß ich, die Ärzte rätseln noch. So kann ich unmöglich meine Diät unter die Leute bringen. Das ist ja wie wenn Helmut Kohl für ein Schlankheitsmittel werben würde. Sind Sie von der Presse? Ich bin erledigt. Ich bin nicht von der Presse und Sie sind nicht erledigt. Wissen Sie, die Leute lassen sich alles Mögliche andrehen. Sie haben sich auch einmal von einem kleinen, hässlichen Mann mit Schnauz, den großen, blonden Mann, als arischen Helden verkaufen lassen. Schiffer, was wollen Sie von mir? Ihre Frau schickt mich. Sie möchte wissen, ob es Ihnen gut geht. Was für eine Frage. Sie sehen ja selber, wie es mir geht. Beschissen geht es mir. So beschissen wie noch nie in meinem Leben. Und ich hatte ein beschissenes Leben. Ich würde vorschlagen, dass Sie mal die Spülung ziehen, sonst läuft gleich die Schüssel über. Schon gut, schon gut. Und eigentlich geht Sie das alles überhaupt nichts an. Wollen Sie Geld? Alle wollen Geld. Meine Frau will Geld. Ich habe Sie schlank gemacht. Und was ist der Dank dafür? Sie kauft sich all die teuren Edelklamotten, die für die schlanken Frauen dieser Welt erschaffen wurden. Es ist zum Verzweifeln. Nur zu, ich hindere Sie nicht daran. Mein Sekretär wird Ihnen Geld geben. Versprechen Sie mir, den Mund zu halten? Natürlich, Sie versprechen alles, aber daran halten? Wer hält sich noch an Versprechen? Alle wollen immer nur Geld. Ich ließ ihn in seinem Elend sitzen. Der Kerl war tatsächlich eine tragische Figur. Mit seinem Gewicht hätte er gut und gerne 200 Packungen seiner Diät unter seinem Hinterteil zermanschen können. Ich traf draußen wieder auf den Polizisten, dem ich eine interessante Beobachtung mitteilte. Ein paar Stunden später waren wir immer noch da. Jetzt sind schon 6 Stunden vergangen. Aber das kann Ihnen ja egal sein, Maloney. Nicht so laut, sonst springt Ihnen noch eine Grille in den Mund. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass es ein paar Stunden dauern kann. Vielleicht haben Sie sich getäuscht. Und in dem Raum gab es gar nie einen Teppich. Und ob es da einen Teppich gab, und ich mache noch immer jede Wette, dass dieser Teppich heute Nacht aus dem Haus geschafft wird, weil er voller Blutflecken ist. Es ist nicht zum Aushalten. Wissen Sie, was mir eben das Bein hochgekrochen ist? Etwas Schleimiges, Klebriges, Kaltes, Maloney. Er jammerte noch ein wenig, aber ich hörte ihm nicht zu, denn in dem Haus tat sich etwas. Plötzlich sah man den Sekretär und den rundlich gewordenen Herrn Murer das Haus verlassen. Sie trugen einen Teppich nach draußen. Ich schaute triumphierend rüber zu dem Polizisten, aber der Kerl war tatsächlich eingeschlafen. Ich versuchte, den Polizisten zu wecken, doch dieser gab nur einige Grunzlaute von sich. Die beiden Männer bestiegen einen kleinen Transporter. Es gelang mir, mich anzuschleichen und hinten auf die kleine Rampe zu springen. Die beiden fuhren weg. Es begann zu regnen. Erst nach etwa einer halben Stunde hörte ich sie sprechen. Das geht nicht, da wird er sofort gefunden. Das bezweifle ich. Je offensichtlicher das Versteck, desto kleiner die Gefahr. Das habe ich mal in einem Kriminalroman gelesen. Das hier ist kein Kriminalroman, das ist das Leben. Mies, hinterhältig und dunkel. Vielleicht sollten wir ihn irgendwo im Wald abladen. Nein, nein. Zu viele Leute, die jeden Tag im Wald herumrennen und Rad fahren. Ein zu großes Risiko. Und diese illegale Deponie hinten beim Kieswerk? Das wäre eine Möglichkeit. Sie fuhren weiter. Als es hart zu rumpeln begann und meine Bandscheibe an der Wagenwand scheuerte, wusste ich, dass es ernst würde. Der Wagen hielt wenig später an. Ich versteckte mich unter einer miefigen Decke, die in der Ecke herumlag. Es war grauenhaft. Nach etwa 10 Minuten war der Spuk vorbei. Der Teppich wurde entladen und der Wagen fuhr weiter. Ich sprang ab und landete in einer großen Regenpfütze. Ah! Tun Sie mir nichts. Keine Angst, ich werde nur bei Sonnenschein ausfällig. Ach, Sie sind es, Maloney. Ich habe die Villa meines Mannes beobachtet. Die haben einen Teppich rausgetragen und hier abgeladen. Ist da drin vielleicht mein Mann versteckt? Irrtum, Frau Mucha. Ihr Mann war einer der Teppichhändler, der Gewichtigere. Das war mein Mann? Sie machen Scherze, Maloney. Wir stapften durch den Regen bis zu der illegalen Mülldeponie. Es war ein grauenhafter Anblick. Offenbar gab es nichts, was man nicht auf einer solchen Deponie ablud. Es stank nach vergammelten Lebensmitteln und überall lagen Kleider, Plastikmüll und Möbel herum. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, Nase zu und Augen auf. Da hinten, da liegt der Teppich. Nein, das ist ein anderer. Du meine Güte, hier ist er, genau neben Ihren Füßen, Maloney. Aber das ist ja entsetzlich. Da ist eine Leiche drin. Sehen Sie nur, die Füße. Es war tatsächlich kein schöner Anblick. Ich schaute mir die Leiche etwas genauer an. Der Körper hatte einen Durchschuss ziemlich genau durchs Herz. Frau Muras Gesicht wurde immer weißer. Ich sagte ihr, dass sie weggehen solle. Doch sie blieb standhaft neben mir und der Leiche stehen. Das ist der Bruder meines Mannes. Sind Sie ganz sicher? Absolut. Glauben Sie, dass mein Mann ihn getötet hat? Möglich. Vielleicht war es Notwehr. Notwehr? Der Bruder meines Mannes war ein sehr sanfter Mensch. Ich ließ mich auf keine weiteren Spekulationen ein. Ich verständigte die Polizei und ließ mich in den Garten der Villa von Mura transportieren. Dort weckte ich den Mann, der mittlerweile die ganze Nachbarschaft mit seinem Schnarchen genervt hatte. Was ist denn los, Maloney? Ist der Teppich schon weggeflogen? Und wie? Man hat darin eine Leiche verpackt. Eine Leiche? Ist Mura jetzt doch noch gestorben? Ganz im Gegenteil. Es schaut eher danach aus, als wäre Mura der Mörder. Was Sie nicht sagen, Maloney. Dann können wir den Kerl jetzt verhaften. Wir betraten die Villa und ich war erstaunt darüber, dass uns nicht der Sekretär, sondern Mura persönlich empfing. Er wirkte gelöst und ruhig. Ganz so, wie man sich einen Mann vorstellt, der gerade eine große Last losgeworden war. Nehmen Sie Platz. Möchten Sie eine Tasse Tee trinken? Danke, aber davon kriege ich Sodbrennen. Ich verhafte Sie wegen Mordes an... Maloney, an wen eigentlich? An seinem Bruder. Es war kein Mord, es war ein Unfall. Das werden die Ermittlungen zeigen, Herr Mura. Vermutlich hat er recht. Sein Bruder hat ihn mit der Waffe bedroht. Weshalb eigentlich? Er war schneller. Wir hatten Streit, er wollte Geld von mir. Ich öffnete die Schublade meines Schreibtisches, darin war die Pistole. Mein Bruder reagierte sehr schnell und nahm die Waffe in die Hand. Ich wollte sie ihm entreißen, verlor das Gleichgewicht und landete auf ihm. Klingt abenteuerlich. Vermutlich ist es die Wahrheit. Wo steckt Ihr Sekretär? Er half Ihnen, die Leiche zu beseitigen. Ich habe ihn weggeschickt. Sein Flugzeug startet in einer halben Stunde. Er war immer loyal zu mir. Er ging, wenn Sie so wollen, durch dick und dünn mit mir. Ich möchte nicht, dass er ins Gefängnis kommt. Er ist ein netter Kerl. Das entscheiden wir, ob er nett ist oder nicht. Wo kämen wir dahin, wenn jeder Mörder selber darüber entscheiden könnte, ob sein Komplize nett ist oder nicht? Die beiden stritten sich noch eine halbe Stunde darüber. Mura hatte erreicht, was er wollte. Sein Sekretär war in Sicherheit. Ich ging zur Hausbar und genehmigte mir einen Schluck. Es brannte in der Kehle und rieselte wie ein warmer Strom durch meine Eingeweide. Draußen wurde es langsam hell und die Vögel erwachten. Frau Mura stand vor dem Haus und konnte es nicht fassen, dass jetzt alles ihr gehörte. Ich wusste, dass sie sich sehr schnell an den Gedanken gewöhnen würde.